liebe Hörer, hier ist Woody von Eiden und Alex Mord. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten, Merry Christmas, Happy New Year. Stay tuned auf Sunshine Live. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ist doch aber definitiv so. Sunshine Live. Die Trackstore Mix Mission 08. Listen.